hau dir deine Fresse an, ich hau dir in die Fresse, Mann. Ich glaub, dass du nichts Besseres kannst, als dauernd auf die Fresse fallen. MCV nur meine Fresse, Mann. Glaub es, ich bin der erste Mann, bin pausenlos besessen, Mann. Von Rauschgen und Tabletten, Mann. Ich traue mich zu wetten, Mann, dass auch die Geister lässt. Wir tanzen bei Auftritten in fetten Clubs, ist tausendmal weggepackt. Ich glaube, jedes mächtig ab, bis blau und kriegst doch heftig ab. Wie ich drauf bin, wenn ich schwöpfe, Mann, sie tun auch nicht mehr dasselbe. Das war ein Auszug aus meinem täglichen Leben. Ich schlage alle Menschen, die vergeblich nur haten. Dämliches Reden, alles wollen sie machen, doch sie schaffen es nicht zu machen und dann fallen sie die Spaß. Dann kommt wieder mein Part, es geht tief in das Hirn. Die Faust bleibt schon stecken, doch die tierische Gier möchte weiter hinein und dieses kleine Stück hinausholen. Ab in den Ofen, danach deine Augen aushöhlen. Niemand wollte mich, jeder hasste mich, doch heute mach ich Asche, Bitch, und du wirst in den Arsch gefickt. Mach mir nicht auf Fahrt, du bist Alter nur ne krasse Snitch, selbst schuld. Wenn du dann eine Watsche kriegst und deine Fresse dann auf heftig große Masse triffst, weil du auch verschrecklich wie ein Bastard bist. Das ist Wien 12, ich bin Patriarchat. Wir regieren diese Stadt, so wie Stalins Diktat. Neid in die Fresse schlagen, Neid in die Fresse schlagen, Neid in die Fresse schlagen, Neid in die Fresse schlagen. Weiber in die Ecke jagen, Weiber in die Ecke jagen, Weiber in die Ecke jagen, Weiber in die Ecke jagen. Weiter fette Ketten tragen, weiter fette Ketten tragen, weiter fette Ketten tragen, weiter fette Ketten tragen. Einfach mal die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten. An schlechten Tagen Neid in die Fresse schlagen, reichen keine Rap-Passagen, lass dich deine Schwester blasen und komm mit 16 Wagen angefahren, fick in deine Drecksvisage und jeden, der hier meint, der Track würde keine Messe. Komm mit Shogun und Freezy Trap. Jeder Song ein mieses Brett, das Killer-Team, das dich verblutend liegen lässt. Reizt uns besser niemals, wenn wir Feinde sind. Du Bias, findest du dich gefesselt in einem Heizungskeller wieder. Löse Gelderpressung und die Scheine, sie sind lila. Oder man findet dich als Leiche an der Straßenseite wieder. Denn wir machen dich blau, fahren dich mit Wagenreifen nieder. Aber es sieht aus, als ob man schlechtes Essen à la carte serviert hat. Ich schnapp mir meinen Rauchkumpane, mach mir die Messer auf die Lage. Wegen deiner schieren Fresse kriegst du blau aufgetragen. Glaub es oder nicht, wir zwei bringen hier den harten Rap. Bringen nicht den Standard-Dreck, fuck off. Wir starten jetzt, warten nicht auf Fans, kommen wegen Autogramme. Vielleicht sind wir schuld an deiner Autopanne. Sorry, doch ich wollte auch mal grenzgängig sein. Du bist wie eine Hure, weil ich bangt jedes Schwein. Halt die Fresse, Zeilen, die wir rappen, sind tödlich. Das hier ist Gangster-Rap und sicherlich kein Menno wie ein Fröhlich. Songs und Frauen bangen, weil schön ist. Und sicherlich nicht Mucke für so Menschen aus Döbling. Es ist Danix, der Schönling mit blauen Augen, der Bösling. Rap mit schwarzem Humor, denn er ist die baddest Komödien. Stecken tief in dir drin, weil die Schwänge geölt sind. BMW-Autofahrer, Kennzeichen Mödling. Neid in die Fresse schlagen, Neid in die Fresse schlagen, Neid in die Fresse schlagen, Neid in die Fresse schlagen. Weiber in die Ecke jagen, Weiber in die Ecke jagen, Weiber in die Ecke jagen, Weiber in die Ecke jagen. Weiter fette Ketten tragen, weiter fette Ketten tragen, weiter fette Ketten tragen, weiter fette Ketten tragen. Einfach mal die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten. Es begann mit Fight Club, doch heute bin ich Gladiator. Jeder macht hier seine Fresse auf wie ein Alligator. Jede Show endet zu einem richtig miesen Tator. Danix und Freezy sind hier dann der Sprach. Die Fotze stehen auf meiner blauen Augenfarbe. Hater kriegen Schiss, weil ich ihnen blaue Augen mache. Jetzt gibt's wieder Panik im Kiez, wie ein G. Durchsieb ich deine Anatomie. Ich fühl mich gut, wenn der Paraflow fließt. Und ja verdammt, ich fick ne Balkan-Hoshish. Das ist wie Badass, es kann jeder sehen, wenn wir kommen. Bleiben keine Gegner stehen. Neid in die Fresse schlagen, Neid in die Fresse schlagen, Neid in die Fresse schlagen, Neid in die Fresse schlagen. Weiber in die Ecke jagen, Weiber in die Ecke jagen, Weiber in die Ecke jagen, Weiber in die Ecke jagen. Weiter fette Ketten tragen, weiter fette Ketten tragen, weiter fette Ketten tragen, weiter fette Ketten tragen. Einfach mal die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten, einfach mal die Fresse halten. Fresse halten, Fresse halten, Fresse halten. Nein, nein, die Fresse schlagen, nein, nein, die Fresse schlagen, nein, nein, die Fresse schlagen, nein, nein, die Fresse schlagen.